1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst 14 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht, wie immer freitags, 0800 220 50 50. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. Oder mailen domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht ist Werner. Werner ist 65. Hallo Werner. Ja, hallo Domian. Werner. Das geht darum, meine Mutter, die ist am 14. November verstorben. Ja. Genau in der Woche, wo das bei Ihnen da mit dem Todes da zu tun hat. Ah ja, die in der ARD-Themenwoche, Leben und ja, Tod. Ja, genau. Ja. Deine Mutter, du bist 65, ist die ja. Mutter sehr alt geworden? Ja, 94. Stolzes Alter. Ja, und die wird jetzt kommenden Mittwoch, 13:30 wird die beigesetzt. Ja. Und meine Schwester und mein Bruder, die wollen die so anonym beerdigen lassen. Ja. Und damit war ich aber nicht mit einverstanden. Ja, weil du gerne einen Ort haben möchtest, wo du hingehen kannst. Genau, ja. Genau. So, und da kann ich aber nicht mehr hingehen dann. Mhm. Da darf ich auch kein Kreuz aufstellen, gar nichts. Ja, das heißt, jetzt haben die Geschwister haben sich durchgesetzt? Ja, weil ich kriege eine kleine Rente. Ja. So, und da kann ich die Beerdigung konnte ich nicht zahlen. Ach so. Mhm. So, das sind, was kriege ich an Rente? 1050 Euro im Monat. Ja. Davon muss ich Miete zahlen, Strom, Gas, Wasser, verstehe. Telefon. Und da bleibt mir ja nicht mehr viel für zu leben übrig. Was war denn der Wunsch deiner Mutter? Ja, meine Mutter, die hatte keinen Wunsch, die hat ja nichts. Die hatte sich nie darüber geäußert. Die hat immer gesagt, ich bleibe bei dir. Und ja, von den zwei will ich überhaupt nichts wissen. Ach so, also ihr beide hattet ein ganz enges Verhältnis, deine ja, Mutter ja, und du. Ich hatte, bei meiner Mutter war ich 65 Jahre, habe ich mit meiner Mutter zusammen gelebt. Ach, in einer Wohnung? So. Ja, wir haben hier so ein Einfamilienhaus. Ja. Das gehört meiner Schwester. Ja. So, und jetzt... Weil meine Mutter, jetzt kann ich das Haus allein aber nicht mehr halten. Ja. Jetzt muss ich mir auch noch eine neue Wohnung suchen. Ach du je. Also, ja, sag mal, 65 Jahre mit der Mutter zusammengelebt. Genau. Das heißt, du warst nie verheiratet? Nee, ich wollte auch nie heiraten. Warst du nie verliebt? Oh doch, das schon mal. Aber ich hatte schon so Sachen erlebt. Da spreche ich besser nicht drüben mit meinem Bruder. Der war verheiratet und da ist die Frau mit einem anderen Mann abgehauen. Ah, verstehe. Da hast du gesagt, das tue ich mir erst gar nicht an. Ja, genau, genau. Wenn man so lange mit der Mutter zusammengelebt hat, 65 Jahre, ja. Und die Mutter stirbt, ja. Schon in das einem... Ist bitter. Das ist dann... Wie ist das für dich jetzt? Ja, ganz bitter. Ganz bitter. Bin abends ganz alleine. Und sonst wart ihr immer zu zweit und habt zusammen Sachen gemacht. Genau, genau. Die lag jetzt zum Schluss, die hatte ja zuerst Pflegestufe 1, mhm. Dann Pflegestufe 2 und zum Schluss Pflegestufe 3. Mhm. So, und jetzt ist er noch das Problem. Jetzt habe ich auch noch einen Kredit am Laufen. Mhm. Da sollte ich auch noch 360 Euro monatlich zahlen. Für was einen Kredit? Ja, da hatte meine Mutter die... Wie die Pflegestufe 1 hatte, ach so. Dann musste die ja sämtliche Sachen haben. Verstehe. So, ein Hausnotruf und sowas, ja, wenn ja. Was passiert, dass die auch Hilfe hatte. Mann, da hast du aber jetzt einen ganzen Haufen Probleme am Hals. Aber was für eine Probleme? Lass uns nochmal über den ersten Punkt sprechen. Ja. Die anonyme Beerdigung. Also du, ja. Weil du wenig Geld hast, kannst du nicht sagen, ich will ein Grab und ich bezahle das Grab. Das kannst ja, du nicht. Genau, genau. Das heißt, du musst dich jetzt dem Willen ja. Deiner Geschwister beugen. Werner, genau. Weißt du, ein Ort zum Hingehen hast du sowieso auch. Du weißt ja, das Feld, das anonyme Feld, wo die ja. Toten beerdigt werden oder die Urnen beigesetzt werden. Du kannst ja zu dem Feld gehen und dort immer etwas hinlegen, eine Blume oder sowas. Ja, du weißt nicht den genauen Ort auf dem Zentimeter, aber so grob weißt du, da liegt die Mutter. Ja, das weiß ich, aber mein Bruder, der ist vor 4 Jahren verstorben. Ja. Der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. So, und das, die Beerdigung habe ich alleine gezahlt. Ja. Und das war sehr viel, der hat so ein pflegeleichtes Grab. Also du fühlst dich da kann ich auch immer hingehen. Mhm. Aber meine Mutter nicht. Meine Mutter hat für meine Schwester genug getan. Ja, aber ich glaube, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, ne? Nee, kann man nichts mehr dran ändern. Da kann man sich nur ärgern und da muss man sehen, dass man jetzt das Beste draus macht. Ja. Du weißt doch sicher, ich vermute mal, dass das eine Wiese auf einem Friedhof ist, wo die Anonymen beerdigt werden. Ja. Ne? Das wirst du auch wissen. Ja, ja. Da weiß ich. Ja. So, dann musst du dir das so innerlich so zurechtlegen, da liegt die Mutter und dann besuchst du halt die Wiese und legst am Rande der Wiese dann vielleicht ab und zu eine Blume oder irgendetwas ab. Ja, ich finde es auch schwer, ja, ich kann dich gut verstehen, aber was sollen wir jetzt darüber klagen, wenn es sich wirklich nicht verändern lässt? Ja, ja, ja. Aber jetzt kommen noch die ganzen anderen Probleme auf mich zu. Ja? Ja. Hast du denn jemanden, der dir da so ein bisschen bei hilft? Ja, ich kann höchstens, die Bank hat mich heute noch angerufen. Ja. Und da sagt, ich kann das nicht zahlen. Hm. 360 Euro von meiner kleinen Rente kann ich nicht zahlen. Wie hoch ist denn der Kredit überhaupt? Ja, der ist bis auf 17.000 ist angestiegen. Ja. Das heißt, du hast 17.000 Euro Schulden? Ja. Oh, weia. Ja. Das ist natürlich wirklich ein Problem. Also da müsstest du, ich weiß ja, deine ganzen Finanzen gar nicht so genau zu beurteilen. Du hast zwar gerade so ein paar Andeutungen gemacht. Da würde ich dir aber dringend raten, dass du dich da mit jemandem mal zusammensetzt, der Ahnung von Finanzen hat, der dir sagt, was man da machen kann und wie man das machen kann. Ja, ich hatte mich ja mit meinem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt. Mhm. Und der sagte mir, wenn ich da jetzt ein Schreiben von der Bank kriege, soll ich ihm alles zuschicken. Gut, dann bist du da ja schon mal in guten Händen. Ja. Aber es bleibt die Trauer. Ja, die Trauer. Das ist jetzt das Schlimmste. Das Schlimmste kommt jetzt noch, kommenden Mittwoch. Die Beerdigung. Ja. Das glaube ich. Vor allen Dingen, weil du dich ja mit deinen Verwandten auch nicht so grün bist, ne? Nee, mit meinem Bruder und mit meiner Schwester bin ich ja nicht mehr grün. Es gab früher dann noch einen Bruder, der ist da verstorben, wie du gerade sagtest. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist alles sehr traurig und sehr misslich. Das ist wirklich schlimm. Und dann bei einer Beerdigung zusammenzustehen und gespannte Familienverhältnisse zu haben. Ja. Werner, du sprichst ein bisschen Rheinisch. Kommst du aus dem rheinischen, kölschen Raum? Nein, ich komme oben aus der Eifel. Aus der Eifel, okay, na gut. Ja. Mhm. Ich werde jetzt mal ein bisschen, das heißt, wir werden mal ein bisschen überlegen, wie wir dir noch helfen können. Das wäre nett. Ich glaube, dass das gut wäre, wenn du noch eine Beratung an die Hand bekämst oder irgendeinen festen Punkt, wo du hingehen kannst und dich mal ein bisschen orientieren und aussprechen könntest. Genau. Das werden wir jetzt mal versuchen. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen und alles Weitere klärst du mit ihr dann. Gut. Ich wünsche dir, dass du gut über den Mittwoch hinwegkommst. Ja, will ich auch hoffen. Und ärgere dich nicht zu sehr über Dinge, die nicht mehr zu ändern sind. Nein. Frisst dich nur zu sehr auf. Ja, aber Domian, ich möchte mich noch herzlich bedanken. Und deine Sendung, die gucke ich mir auch jeden Abend an. Ja, ich danke dir vielmals. Super von dir. Ich hoffe, dass wir dir gleich noch ein bisschen helfen können, dass du stabil durch die nächsten Monate gehen kannst. Ja, wenn jetzt das Schlimme kommt jetzt ja noch auf mich zu, wenn das jetzt mit meinem Kredit da alles. Ja, ja, das sehe ich auch als großes Problem. Das finde ich ein ganz großes Problem. Ja, das sehe ich auch so. Da zieht man da jetzt, die anderen kriegen, wenn die Staaten da Schulden machen, die kriegen die erlassen. Ja, wir nicht. Ja, wir nicht. Nee, die anderen kriegen es erlassen, da hast du recht. So ist es. So ungerecht ist die Welt. Ja, genau. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal wählen gehe. Mhm. Ist ein anderes Thema jetzt, Werner. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Gut, ich verdanke dich. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir, Werner. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Jos. Und Jos ist 44. Hallo, Jos. Hallo, Domian. Hallo Jas, und was geht's bei dir? Bei mir gibt's, ich bin seit anderthalb Jahr alleinerziehend Vater, weil meine Ex, meine Frau war 18 Jahre mit zusammen. Moment, ich verstehe nicht. Jas, ich habe nicht verstanden. Du bist seit anderthalb Jahren alleinerziehender Vater? Ja. Und den Rest, das, was du dann gesagt hast, habe ich nicht verstanden. Ich bin alleinerziehend, weil mein Ex, meine Frau damals, die ist abgehauen und hat mir die Kinder hinterlassen. Ja, wie viele Kinder sind's? Zwei Kinder. Wie alt? Mittlerweile sind die 8 und 10 Jahre alt. Ja. Und es geht mir nicht gut. Es geht mir beschissen. Mhm. Weil ich mag seit anderthalb Jahren alles alleine. Morgens fahre ik los zum Baustelle. Dat is een klempje. Also, du gehst. Ik ga in de Schule. Du arbeitest? Du hast eine Arbeit? Ja, ik heb mijn Arbeit. Was arbeitest du? Installateur, Bauklempje. Ah ja. So, das ist ein harter Beruf und ein zeitaufwendiger Beruf auch. Wie schaffst du das denn mit einem 8-jährigen und 12-jährigen Kind? Ich fahre morgens 7 los. Und die Kinder fahren morgens 7 mit dem Bus zur Schule. Mhm. Die haben Ganztagsschule. Ah. Nach der Schule fahren sie zum Tagesmutter. Verstehe. Und wenn ich fertig bin am Baustelle, dann fahre ich zum Tagesmutter und hole meine Kinder wieder ab. Ah. Das heißt, den ganzen Tag über sind die Kinder in Betreuung sozusagen und am Abend holst du sie dann wieder ab. Ja. Was ist das? Abends zwischen 4:45, 5:30 hole ich meine Kinder ab. Mhm. Dann fahren wir nach Hause und dann machen wir zuerst eine Tasse Tee für die Kinder oder heiße Kakao. Ja, verstehe. Und dann spielen wir ein Spielchen, Mensch ärgert dich nicht oder so etwas. Das klingt ja dass ganz ich gut. Mal ein bisschen Zeit mit den Kindern habe, dass sie auch ein bisschen erzählen können von der Schule und alles. Das klingt ja ganz gut. Was ist das Hauptproblem für dich im Moment? Das Hauptproblem im Moment ist, dass ich abends 8:30 erst fertig bin mit Essen, die Kinder versorgen und alles. Mhm. Dann muss ich noch mein Haushalt machen. Ja. Ja. Das behält putzen, waschen, bügeln, alles was dazu kommt. Mhm. Dan ben ik abends 12, 12:30, 1 ben ik fertig en morgens 6 steek ik op. Boah, is dat een hartes Leben. En dat mache ik schon 1,5 jaar. En jetzt ben ik. Ik ben komplett fertig. Bitte? Ik ben komplett fertig. Du bist komplett fertig. Mhm. Verstehe. Weil es geht mein Sohn nicht gut in die Schule. Mhm. Nicht seine Noten sind gut, aber sein Sozialverhalten ist nicht so gut. Mhm. Er hat auch eine leichte Form von Autismus und das hängt damit zusammen. Ich verstehe, da muss gravierend was geschehen. Da muss dir unter die Arme gepackt werden. Ja. Das muss passieren. Ja. Ey, du lebst in Deutschland. Ja, stimmt, in Niedersachsen. Du bist Holländer? Ich bin Holländer, ja. Ja, ich höre es an deinem Akzent. Aber ich wollte nur wissen, ob du in Deutschland lebst, weil wir dann entsprechend besser hier ausgestattet sind mit Hilfs- und Beratungsangeboten. Lieber Jos, das ist wirklich kompliziert. Da müssen wir uns jetzt erstmal schlau machen, was wir dir da anbieten könnten und was man da machen kann. Du bist komplett überlastet, du bist durch, die Kinder sind nicht mehr gut in der Schule. Es muss was geschehen. Ja, ich habe auch, am letzten Wochenende bin ich komplett durchgedreht. Da war ich komplett fertig und ich habe mich Montag beim Hausarzt gemeldet. Mhm. Und jetzt ist auch das erste schädlich gemacht. Okay. Ich hab das Problem verstanden, oder wir haben das verstanden. Ich bitte dich mal aufzulegen oder jetzt aufzulegen und wir informieren uns jetzt und melden uns gleich bei dir nochmal zurück, okay? Ja, mag ich noch einen Satz sagen? Ja, gerne, natürlich. Ja, ich bin ja jetzt alleinerziehender Vater, aber es gibt auch alleinerziehende Mütter, die arbeiten. Ja. Ich bitte dann Zuhörer, ja, jeder kennt vielleicht so eine Person in der Gegend, bitte mal Hilfe an. Ja, weil, ich verstehe. Es dauert zu lange, ja. Ich habe bemerkt, wenn man selber um Hilfe schreit. Ja. Lieber Jost, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Mache ich. Alles Gute und ich hoffe, dass wir dir helfen können. Viel Glück, alles Gute. Tschüss. Gerne, danke. So, meine Lieben, jetzt sind die Fernsehzuschauer auch da. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ein bisschen Verspätung gehabt. Ich glaube, das liegt am bösen Winter draußen. Dadurch gab es eine Programmverschiebung. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Ice Life Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen mit einer freien Themennacht, wie immer freitags. Und ich bin gespannt auf eure Themen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Übrigens habe ich vorhin eine SMS von Hella von Sinnen bekommen. Und Hella von Sinnen sagt mir, dass der kleine Schneemann nicht ganz richtig zu sehen ist auf allen Fernsehern. Daher habe ich ihn etwas weiter nach hier geschoben. Ich hoffe, dass ihr ihn jetzt richtig sehen könnt. Wenn nicht, bitte nochmal melden, dann verändern wir hier noch was dran. So, mit wem geht's weiter? Mit Horst. Horst ist 51. Guten Morgen, Horst. Ja, guten Morgen. Lieber Horst, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich da so 2006 ein sehr starkes Burnout hatte, mit was gleichzeitig so ein Mobbing vorwegging. Und ja, das war für mich eine ja sehr böse Sache, weil ich da in der Zeit, allein in der Entwicklung, ja, in meinem Umfeld eine ganze Menge kaputt gegangen ist und danach halt familiär auch ziemlich alles kaputt mitgegangen ist. Also das endete dann 2006 auch noch so in einem Suizidversuch. Ja. So war das bei mir von meinem kompletten Ablauf. Ja. So, jetzt sind 6 Jahre vergangen. Wie geht's dir heute? Ja, immer noch nicht sehr viel besser, aber ich habe da zumindest eine Form gefunden, wie ich da so gewisse Dinge ein bisschen aufarbeiten kann. Also was der Kontakt zur Außenwelt angeht, sage ich mal, zu meinen Mitmenschen, da bin ich schon ein bisschen skeptisch drin immer wieder und habe da so ein bisschen Kontaktschwierigkeiten. Aber was hast du eigentlich früher beruflich gemacht? Ich war Informatiker. Also, richtig. Und habe dort halt in einem Unternehmen relativ gute Position gehabt. Ja. Und da lief es dann so, dass ja ein Kollege dann ja mich dann extrem gemobbt hatte. Ich bin auch irgendwann mal darauf hingewiesen worden, habe es aber nicht für wahrgenommen. Und das ist dann sehr extrem weitergegangen, so dass sie mich dann am Ende auch noch aus dem Unternehmen komplett rausgeschafft haben. Oje. Und ja, danach sind zwar etliche Leute gekündigt worden, versetzt worden, aufgelöst worden, Unternehmensteile. Soll alles aufgrund meiner Sache passiert sein, aber mir ist damit nicht geholfen. Wie lange bist du aus deinem Beruf dann ausgeschieden? Oder bist du immer noch ausgeschieden? Also ich muss sagen, Informatik ist für mich eigentlich normalerweise mein Hobby seit meinem 11. Lebensjahr gewesen. Mhm. Ich habe danach halt gesagt, Informatikberuf kommt mir nicht mehr in die Tüte. Auch ich bin häufiger mal auf die Homepage von der Firma gegangen und musste sagen, da hatte ich Zittern und Vibrationen in mir, das war Wahnsinn. Okay, was machst du heute? Heute bin ich im sozialen Bereich tätig und helfe Leuten, die gestrandet sind. Das ist doch eine gute Aufgabe, eine befriedigende Aufgabe. Ja, was die Leute angeht, ja, was das Mobbing angeht, trifft man hier genauso an. Also von der Seite her ist man da auch wieder auf so einer kritischen Situation dann. Mhm. Aber ich mache da sehr viel mit Sport im Moment gerade und das heißt im Moment, das ist für mich Ersatz für Antidepressiva. Ich mache da sehr viel Ultramarathons, Free Climbing so in diesen Bereichen, also extreme Sportarten. Du hast gerade gesagt, dass du dich damals auch hast umbringen wollen. Ja, richtig. Wie hast du das versucht? Ja, meine Therapeutin sagte später zu mir, das sei eine intelligente Form gewesen. Ich habe mir eine Guillotine gebaut. Wie bitte? Ja, richtig gehört. Du hast dir eine Guillotine gebaut? Du wolltest dich köpfen? Sozusagen, ja. Du hast ja eine richtige, wie man das aus Frankreich kennt? Nicht so auf diese Art und Weise, sondern ich habe das mit einer Handelbank gemacht. Also kann ich die habe ich umgebaut dementsprechend, dass okay, so eine Gewichtsstange sind Gewichte? Richtig treffen würde. Ja, genau. Und da wolltest du deinen Kopf drunter legen? Ja, richtig. Und dann wolltest du irgendwo ziehen oder drücken und dann wäre das Ding runtergeknallt? So sieht's aus. Boah, ist das krass. Jo, ja. Wie weit bist du denn gegangen? Hast du unter dem Ding schon gelegen? Ich habe unter dem Ding gelegen. Eine Bekannte, die noch einen Schlüssel von meiner Wohnung hatte, weil ich musste irgendwo eine Reserve für den Schlüssel haben. Ich hatte einen Abschiedsbrief geschrieben gehabt und die kam dann bei mir vorbei und hat in letzter Sekunde und hat mich davon komplett abgehalten. Aber Du hast den Abschiedsbrief ihr hinterlegt? Nee, nicht hinterlegt. Ich habe deine E-Mail an meine Halbgeschwister, also Geschwister geschickt gehabt, an die Mutter meiner meines Sohnes und. Also ja. Hattest du so im Tiefen, im Geheimen gehofft, dass da mal jemand kommt und dich rettet? Nee, eigentlich wenige. Bin ich ganz offen und ehrlich, nee. Das war bei mir, also ich meine, ich habe heute noch so zwar Gedanken in der Richtung, aber ich würde es nicht tun. Das ist genau mein kleiner Punkt dabei. Warum? Ich quäle mich lieber selber als solches und mache dann so Extremsachen und führe mich dann da an solche Extrempunkte heran, die mich dann meinen Kopf sozusagen freispülen. Warum so eine extreme Form der Selbsttötung? Weil mir eine ganze Menge da widerfahren ist und man kann zu dem Zeitpunkt nicht beschreiben, warum man das macht, sondern es passiert einfach. Da läuft irgendein Mechanismus im Kopf ab. Und ja gut, aber da steckt ja richtig Energie hinter. Das musst du dir ausdenken. Wie baue ich mir eine Guillotine? Ja, der Bau hat 3 Tage gedauert. Ja. Ja, siehst du, 3 Tage. Da fragt man sich doch, wenn der Mann so fertig war, warum macht er sich so Umstände und baut sich so ein Ding, wo er vielleicht gar nicht mal hundertprozentig weiß, ob das funktioniert oder ob er nicht schwerst verletzt hinterher dasteht? Darum habe ich mir eigentlich weniger Gedanken gemacht damals. Also sofern ich jetzt die Zeit zurückverfolgen kann, darüber habe ich mir weniger Gedanken gemacht. Ich wollte einfach weg von der Welt und hatte da ja genau diesen kleinen Punkt, wo ich gesagt habe, das ist so eine Möglichkeit, wie ich das machen kann, vor den Zug springen, das ist nicht mein Ding. Tabletten schlucken auch nicht. Also von der Seite her habe ich mir halt diese Form gewählt. Und wie kamst du überhaupt auf die Idee? Wie auf die Idee? Ja, auf die Idee, eine Guillotine zu bauen. Das ist einfach entstanden. Also durch? Gehst du da gerade spazieren oder was machst du? Ich musste gerade eben jemanden mal kurz aufmachen, da ich gerade eben bei der Arbeit bin. Ich verstehe. Das habe ich aber jetzt von ihm her erledigt, also von der Seite nicht. So, und von einem Extrem ins andere. Jetzt sagst du, du läufst Ultramarathon. Was genau ist denn das? Also Ultramarathons sind Strecken jenseits des Marathons, also jenseits der 42 Kilometer. Du hattest vor etlichen Tagen mal jemanden gehabt, der auch so auf Ultramarathon zu Biel und so eine Sache 100 Kilometer läuft. Genau. Ja, genau, 100 Kilometer. Das hat mich schon irre beeindruckt. Sowas machst du auch? Ja, richtig. Bloß halt nicht in seiner Zeit, sondern bei mir dauert das länger. Meine Mann. Also so bis zu 18 Stunden kann sowas dauern, ja. Und du würdest sagen, das sind deine Medikamente, das ist deine Therapie? Ja, ich brauche auch, wenn ich Trainingsläufer mache, brauche ich Minimum 20 Kilometer, bis bei mir mein Gehirn so langsam es anfängt zu sagen, okay, ich nehme jetzt habe meine Sachen abgearbeitet und nehme jetzt meine Umwelt wahr, also meine Natur und kann mich daran erfreuen. Das ist ja interessant. Das heißt, wenn du diese extremen Sachen nicht machen würdest, wärst du Psychiatriepatient? Also in der Psychiatrie würden sie mich wahrscheinlich wieder raussetzen, weil ich da zu vielen Leuten helfen würde. Aber ich wäre zumindest da auf Tabletten her. Definitiv würde so man mit Sicherheit rauslaufen, ja. Ja. Wie viel so im Monat machst du von diesen extremen Sachen? Also Ultramarathons mache ich schon übers Jahr verteilt. Also man kann nicht jeden Monat 100 Kilometer laufen. Ja. Es gibt gewisse Leute, die machen sowas, aber das geht irgendwann auch an den Knochen oder nicht dran vorbei. Mhm. Das ist eine ganz einfache Sache. Also ich mache meine Laufpensen schon, dass ich auf meine 100, 120 Kilometer die Woche Lauftraining auf jeden Fall komme. Mhm. Und mache halt zwischendrin noch meine Arbeit, mache ein paar Kraftübungen und. Aber ich habe mir keine Hantelbank mehr, ich habe eine andere Form gesucht. Da bin ich ja beruhigt. Ja, also dieses Thema ist jetzt vom Tisch? Was mit Hantelbank und so eine Sachen, das ist definitiv vom Tisch. Das ist definitiv vom Tisch. Ja, richtig. Bis auf, dass der Kontakt halt zu meinem Umfeld, also zu meinen Kindern komplett weg ist und ja, da auch ein Rankommen relativ schwierig ist. Also meine Tochter, das klappt jetzt so ganz, ganz zaghaft. Ja. Meine Halbgeschwister, da darf man bloß nicht über das Thema reden. Ansonsten kann man mit ihnen Kontakt haben. Ja. Also es ist sehr, man lebt ein sehr einsames Leben, sag ich mal. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich schon langsam wohl weiß ich, sehr langsam schon bei dir alles so gebessert hat. Kann man das sagen? Schlaflose Nächte habe ich zwischendrin immer noch, Vibrationen im Körper habe ich auch noch, das Misstrauen anderen Menschen gegenüber ist immer noch genauso groß, also dass sich da großartig was getan hat, da bin ich immer noch an der Lösung am Suchen. Okay, aber du machst einen guten Job und das finde ich toll und da gratuliere ich auch zu, dass du das so hinbekommen hast. Richtig, also da kriege ich zumindest eine Resonanz von den Leuten zurück. Ne? Unter den Kollegen ist das wieder eine andere Geschichte, ja, aber zumindest von den Leuten, mit denen man zu tun hat. Und du machst, was sehr sinnvoll ist, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Das ist richtig. Wenn man dann so arbeite. Lieber Horst, danke für den Einblick in den kleinen Einblick so in dein Leben und alles Gute wünsche ich dir weiterhin. Vielleicht für den einen oder anderen eine Anregung, vielleicht auch ein bisschen so extreme Sachen zu machen, um sich abzureagieren, aber kann man auch nicht übertragen auf... Das kann nicht auf jeden übertragen, aber auf jeden Fall ist es so, dass die Menschen, sage ich mal so schön dazu, zumindest merken, dass es andere Punkte gibt, wo man sich andocken kann und zumindest seinen Kopf zumindest ein bisschen frei kriegt. Genau. Horst, danke schön für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück. Ja, an euch auch noch viel Glück für euer Tun. Dankeschön, ne? Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Gisela. Gisela ist 64, guten Morgen. Gisela Schwein. Gisela? Gisela! 54, nee, 64, hallo. Ich höre sie doch irgendwie da am Telefon sitzen. Das gibt's doch nicht. Gisela, hallo. Ach, liebe Gisela. Das wollte ich gerne mit dir sprechen und es geht nicht. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Dann müssen wir die Gisela mal wieder rausnehmen. Dann geht es weiter mit der Lena. Und Lena ist 48. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Das ist sehr gut. Also erstmal, der Schneemann steht sowieso auf der falschen Seite. Wie, auf der falschen Seite? Der müsste vor dem L stehen. Hier vorne, warte mal, ich will es doch gleich mal. So? Ja, der guckt so in... Das ist zu eng. Der Elch noch ein bisschen zurück und dann der Schneemann davor. Man kann den nicht zurückstellen, weil der befestigt ist hier. Gut. Ach, alles kompliziert. Aber der guckt in die falsche Richtung. Ach, Lena, okay. Du machst mich ja ganz jeck hier. Aber Heller von Sinnen war schon das richtige Stichwort, denn ich rufe zu diesem schwulen Lesben... Weihnachtsmarkt an. Und zwar, sie ist ja nicht dabei, aber ich verstehe schon. Was? Ich sag, sie betreibt da ja keinen Stand, aber ich verstehe schon, was du meinst. Nein, aber genau. Ich hatte deinem Mitarbeiter schon versucht zu erklären. Ich hoffe, dass er mich richtig verstanden hat. Ich habe nichts dagegen. Also ich finde das ganz toll, was die machen. Also wir erklären, für die Nicht-Kölner. Es gibt in Köln. Ich bin auch Nicht-Kölner. Okay, ich erkläre es mal nur. Wir haben in Köln dieses Jahr zum ersten Mal einen schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt. Klingt ein bisschen doller, als es ist. Es ist eine kleine Straße und ein paar Buden, aber es ist eine schwul-lesbische Veranstaltung. Ja. Ja. Und ich hatte eben einen Bericht darüber gesehen, so, und habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, dass die sich schon wieder falsch, wie ich finde, falsch präsentieren. Mhm. Und zwar gab es da Berichte über so Dildo-Stände und sowas. Und da denke ich mir, wenn sie doch immer so gleichberechtigt sein wollen, auch mit Kinder adoptieren, was ich alles gut finde. Also jetzt nicht, dass man mich falsch versteht, aber das, finde ich, setzt das immer wieder ins falsche Licht. Ach, weißt du, Lena, wenn da Dildos stehen, finde ich auch blöd, muss ich dir ehrlich sagen. Andererseits, es ist ein kommerzieller Spaß. Nur so kann man das ja sehen. Die Heterosexuellen verkaufen in ihren Erotik-Shops zu Weihnachten auch Dildos. Und es gibt auf den normalen Weihnachtsmärkten allen möglichen Schrott zu kaufen. Ja, aber ich finde Leute, die sich vielleicht daran annähern möchten, also die vielleicht noch nicht mal so Bescheid wissen oder die dann denken, na, gehst du mal hin. Ja, okay, gebe ich ja recht. Also so, wenn das und dann sehen die da halt so Stände mit Dildos und dann denken die doch schon wieder in eine Schiene. Also ich habe jetzt in der Tat keine Dildos da liegen sehen. Wenn dem so, also der Bericht war eben drüber. Okay, also wenn dem so sein sollte, finde ich auch nicht so doll. Muss ich auch ehrlich sagen, da geht man mit Kindern rüber. Das kann alles ein bisschen bunter und schräger und schriller sein. Da können auch halbnackte Männer hängen, das finde ich auch völlig in Ordnung. Woanders hängen auch halbnackte Frauen. Aber ja, so sexuelle Sachen hat müssen... Hat der Mitarbeiter mir auch gesagt, ich habe leider noch keine gesehen. Ja. Naja, diese Bunny-Hasen, die als Weihnachtsmänner da verkleidet sind. Aber von der Waschanlage. Aber da gebe ich dir morgen nochmal reinfahren, ja. Gebe ich dir völlig recht. Wenn da so Sexual-Erotik-Artikel liegen, muss nicht sein. Nein, ich denke mir nur, weil sie wollen doch gleichberechtigt sein alle. Und ich finde es ja auch gut. Auch mit den Kindern und adoptieren und sowas. Absolut. Aber wenn, wie gesagt, Leute, die sich annähern möchten an dieses Thema, dann wieder über so einen Weihnachtsmarkt gehen und mal gucken wollen und sehen dann wieder sowas, die werden doch schon wieder abgeschreckt. Okay, Wir halten fest, also, brauche ich das nicht nochmal wiederholen. Meinung. Ja, wir halten fest, also was diesen Punkt anbelangt, gebe ich dir völlig recht. Die Stände, die ich mir angeguckt habe, die fand ich völlig harmlos und da waren auch Fressbuden dabei und so und da dachte ich so, na ja, gut, vielleicht wird es dann in den Medien wieder mal nur auf diese Schiene auch gezeigt. Andererseits gibt es ja auch natürlich eine Bühne und da treten auch Travestie-Stars auf und so und das ist ja völlig in Ordnung alles. Hm. Bühnen gibt es ja auch auf den anderen Weihnachtsmärkten. Es ist halt ein bisschen schräger und schriller, damit muss man nun mal leben. Ja, aber dann müssen die auch damit leben, dass man dann oder einige Leute dann auch wieder ihre Meinung sich drüber bilden, oder? Ja. Oder sehe ich es falsch? Ja, also wie gesagt, mit dem einen Punkt bin ich absolut auf deiner Seite. Aber man wird immer ein bisschen Aufreger haben. Ja, so ist es nun mal halt. Das ist beim Christopher Street Day genauso. Da sagt man auch, Mensch, da tanzen nur... Ja gut, aber da weiß man ja, auf was man sich da einlädt. Ja, gut, kann man ja hier auch sagen, wenn man auf den schwulen Weihnachtsmarkt geht, dass es da nicht gerade so ganz ganz normal zugeht. Ja, aber dann wollen sie gleichberechtigt sein. Ist das denn dann... Ich wundere mich, Konsequenz, ich wundere, dass man dann jetzt sagt, ja, so gut, sie sind halt anders. Ich wundere, ja, anders ist, sind sie auch. Ja, aber dass dann einige Leute dann auch mehr sehen, dass um Gottes Willen, wie können die denn Kinder adoptieren oder... Ich wundere mich wirklich, dass in der heutigen Zeit so ein pupsiger Weihnachtsmarkt, so ein pupsiger schwuler Weihnachtsmarkt nach so viel Wellen schlägt. Lasse doch machen, Mensch. Es geht doch. Im Übrigen geht es ja da genauso wie bei den anderen auch um Geld verdienen, um Kommerz. Und wenn die eine Marktlücke entdeckt haben, dass man da ein bisschen Kohle machen kann, so what, dann ist es halt so. Ja, aber können Sie das denn dann nicht auch ein bisschen normaler machen, um gut, wir machen, vielleicht wir auch bei anderen Leuten anzukommen? Wir machen eine Abmachung, ohne Dildos. Ja. Dann ist es okay? Okay. Prima, das ist ein Wort, Lena. Alles klar. Danke für deinen Anruf und danke für deine Meinungsäußerung. Tschüss, Jürgen. Tschüss. So, und gleich geht's weiter mit Timo. Timo ist 30. Guten Morgen, Timo. Ja. Mensch, jetzt habe ich aber gedacht, hier ist schon wieder was. Du hörst mich. Ja, Jürgen, super. Sehr gut, Timo. Um was geht's? Ja, und eine ganz lockere Geschichte. Und zwar, ich kann keine ungeraden Zahlen hören. Du kannst keine ungeraden Zahlen hören? Ja, das ist total bekloppt. Und zwar, wenn ich beim Kumpel bin und guck Fußball und der hat die Lautstärke auf 22, dann bitte ich ihn, mach's bitte auf 23 oder auf 21. Und das meine Kumpels, die machen das auch. Warum? Was empfindest du, wenn du ungerade Zahlen siehst oder also siehst oder wie oder hören, auch wenn man es ausspricht? Ja, das ist glaube ich ein Tick, mit dem kann ich leben. Meine Kumpels im Endeffekt auch. Ich kann das schwer beschreiben. Was empfindest du, wenn du eine ungerade Zahl siehst? Dann werde ich verrückt. Wie? Dann werde ich verrückt. Das Gleiche ist, wenn ich in der Disco bin. Und dann sehe ich am Display, da ist die Lautstärke 101. Ja. Dann gehe ich zum DJ und sage, mach bitte 102 oder 100. Ja, das ist eine Macke. Das ist, die Lautstärke ist gleich, ob die 100 ist oder 102. Aber dann hast du auch große Probleme, auf Digitaluhren zu schauen. Je nachdem, was die Uhr gerade zeigt. Ja. Ich kann es nicht ändern. Ich habe mich schon mal im Taxi rausschmeißen lassen, weil der Taxifahrer sagte, der hatte die Lautstärke auf 13. Ich so, mach bitte auf 14 oder auf 12. Ja, du bist immer bei der Lautstärke, aber ich fragte gerade mit den Uhren. Wie ist es denn bei den Uhren? Ja, darfst du keinem erzählen, da müssen die immer in Fünfer-Schritten sein. Hast du das immer schon gehabt, auch als Kind schon? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Meine Uhren stehen immer auf 5 nach, 10 nach oder 15 nach. Ah. Aber ich überlege gerade, das ganze Leben ist ja voll von ungeraden Zahlen. Entweder hört man die oder man sieht die. Das ist doch für dich ein ständiges Weglaufen vor der ungeraden Zahl. Jein. Also ich bin nicht so ein Typ, der zweimal am Tisch hauen muss, bevor er aufsteht, ne? Mhm. Und ich kann auch damit leben, dass irgendwie eine Zahl ungerade ist. Bloß ich werde verrückt halten. Also ja, ich kläre das dann sofort, ne? Was heißt denn, ich werde verrückt? Ja, ich sag hier, pass auf, wir hören jetzt hier ein Lied und entweder auf 12 oder auf 14, aber nicht auf 13. Und wenn mich ein Kumpel ärgern will, dann macht das auf 12. Dann gehe ich ab nach Hause. Also wenn man dich in einen Raum einsperren würde, ja. Wir spinnen mal gerade. Ein weißer Raum, da stehen keine Gegenstände drin. Und ein böser Mensch würde auf die eine Wand eine große 13 malen. Und dann würde die Tür abgeschlossen und du müsstest in diesem Raum bleiben. Nein, er würde auf alle vier Wände 13 schreiben. Ja, kein Ding. Groß. Was würde dann in dir und mit dir passieren? Nee, überhaupt kein Problem. Bloß würde ich jetzt ein Lied hören, was auf Lautstärke 13 wäre. Ja, hör doch mal auf mit deiner Lautstärke. Also geht es gar nicht um die Zahl an sich. Ich kann es dir nicht sagen. Das hätte ich nie angerufen. Also mir geht es eigentlich um die Lautstärke. Was? Lautstärke, und ich mache auch meine Klimaanlage im Auto, mache ich immer auf 0,5. Also ist ein bisschen konfus, ne? Ja, das darf keinem erzählen. Ist ein bisschen konfus. Kannst du dich denn, hast du dich damit arrangiert denn so? Ja, ich bin arrangiert. Ich habe mich eingelebt. Eingelebt. Und man weiß nicht, woher es kommt. Es ist nicht immer und überall so, wie wir es gerade gelernt haben. Wie gesagt, einen weißen Raum, überall 13, kein Ding. Wäre dir egal. Da schreibe ich eine 15 daneben, überhaupt kein Problem. Nee, dürftest aber nicht. Kein Ding. Also ich schreibe eine 15, eine 17, eine 19 daneben. Okay. Also, wir werden es nicht klären. Ist so eine kurioser Spleen, den du da hast. Und so habe ich das auch noch nie gehört. Ist mal was Neues, mal was anderes. Aber alles gut. Also mir geht's gut, wie gesagt. Ja. Bloß mach die Lautstärke nicht auf 19, immer ungerade. Ich verstehe. Tim, alles Gute für dich und danke für deinen Anruf. Jürgen, ich danke dir. Tschüss. Alles Gute. Super Sendung, ne? Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nächste Woche ist unsere letzte Sendewoche in diesem Jahr. Und in der letzten Sendewoche gibt es natürlich auch wieder ein Thema. Und da das die letzte Sendewoche ist und wir dann eine Woche vor einem sehr großen Datum stehen, heißt unsere Sendung, das Thema der Sendung nächste Woche Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt 21.12. Weltuntergang. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die daran glauben, dass die Welt am 21.12. untergeht. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die nicht daran glauben. Die Frage dann an die, die daran glauben, wie stellt ihr euch den Weltuntergang vor? Was wollt ihr vorher noch unbedingt erledigen? Habt ihr schon Vorkehrungen getroffen für den Weltuntergang? Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Und was macht ihr an diesem Tag, am 21.12.2012? Ein magisches Datum. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. 21.12. Weltuntergang. Jetzt sehe ich hier gerade, dass die Gisela von gerade nicht erreichbar ist oder erreichbar ist. Nicht erreichbar ist. Wahrscheinlich sitzt Gisela am Telefon und wartet immer noch, dass ich sie anspreche. Liebe Gisela, falls du jetzt zuhören solltest, bitte auflegen. Wir versuchen es nochmal. So, hier sind Klaus und Anne. Hallo Klaus und Anne. Jetzt werde ich mal ein bisschen verrückt hier. Hallo Klaus? Ja, Klaus sitzt neben mir, aber ich bin nicht die Anne, ich bin die Gisela. Du bist die Gisela? Ja, richtig. Aber du bist nicht die Gisela von gerade? Bist du jetzt Domian? Ja. Okay. Weil ich hatte erst Nummer 1 am Telefon, dann Nummer 2, du bist jetzt Nummer 3. Niemand versteht mehr irgendwas. Also ich spreche jetzt mit Gisela. Richtig. Und du, neben dir ist kein Klaus? Doch, klar ist der Klaus. Doch. Ja. Weil bei mir steht hier Klaus und Anne, aber egal. Wie alt bist, Info. Wie alt bist du, Gisela? 44. 44. Mhm. Und der Klaus ist wie alt? Der ist 50. Und weswegen habt ihr mich angerufen? Also Klaus hat angerufen. Ja. Der Klaus hat ein Problem, weil ich mehr Sex haben will als er. Wie lange seid ihr beiden Hübschen denn schon zusammen? 3 Jahre. Ist auch noch nicht so lange. Ja. Und er will mehr Sex als du? Nee, andersrum. Du willst mehr, genau, du willst mehr Sex als er. Genau. Wie viel Sex willst du denn? Naja, also das ist unterschiedlich, aber schon so 3-4 Mal am Tag. Wow, 3-4 Mal am Tag? Du bist 44. Du sagst wow? Ja, das finde ich schon ein bisschen krass. Wenn du jetzt so 16 wärst und 17. Ja. Aber 44. Du bist ja radderdoll, Mensch. Meine Güte. Danke. Warst du immer schon so? Nee, ehrlich gesagt, erst seitdem ich Klaus kenne. Das spricht ist natürlich ein großes Kompliment für Klaus, ihn. Ja, aber der Klaus, der ist fertig. Das wär ich an seiner Stelle auch. Auf wie viel Mal schafft er es denn? Naja, wir schaffen das schon oft genug. Naja, aber zweimal am Tag? Ja, mindestens. Und wenn du dann nur zweimal kriegst, wie fühlst du dich dann? Das ist schon okay, aber dann werde ich schon ein bisschen zickig. Ja. Gib mir mal den Klaus, jetzt muss ich mal von Mann zu Mann mit ihm reden. Mann zu Mann, okay, ja. Ich darf mithören, nicht? Ja, natürlich, okay. Na klar. Ja. Hi Domian. Mensch Klaus, also erstmal Kompliment, dass du eine tolle Frau hast, die dich ja offensichtlich begehrt, wie nur was. Das ist toll, im ersten Augenblick. Im ersten Augenblick. Andererseits ist es aber auch ein bisschen krass, ne? Es ist ganz krass und ganz anstrengend, weil es gibt ja irgendwann auch, Domian, ich meine, du kennst das, du bist auch ein Mann. Es gibt irgendwann auch mechanische Probleme, ne? Absolut. Es wird wund. Ja. So, oder es funktioniert halt einfach nicht mehr. Ja gut, das klappt noch. Das klappt mal, viermal am Tag? Ja, manchmal nur dreimal, okay. Mensch, ich bin völlig, völlig baff. In eurem Alter, dass ihr das so... In unserem Alter? Ja, du bist 50, du bist ja keine 21 mehr. Ja gut, aber... Wie alt bist du denn? Ich bin da schon älter, ich bin 54. Du bist 54? Ja. Und du schaffst nicht mehr viermal am Tag? Alter, müsst ihr aber schon sehr gut drauf sein. Okay. Aber nicht über einen längeren Zeitraum. Okay, aber ich meine, es ist wirklich auch ein Problem. Also deswegen rufe ich hier an. Oder rufe ich hier auch an. Ja, in der Tat. Jetzt mal Spaß beiseite. Wenn das wirklich so gewünscht wird, ist das doch ein großer Druck, der da auf dich aus... Das ist ein Riesendruck. Und du willst immer alles... Ich sag mal, ich liebe meine Frau. Ne? Mhm. Das ist eine total geile Braut. Aber... Was sagst du ihr denn, wenn du da nicht mehr willst? Das sagt der kleine Frank, der kleine Klaus. Wie? Das sagt der kleine Klaus? Ja. Ja, nee, du musst ja irgendwie dich verhalten, du musst ja irgendwas sagen. Erklären. Ja, ich meine, sie sieht es dann, dass es nicht mehr geht. Mhm. Ja. Ist das denn jetzt schon zu wirklich ernsthaften Konflikten gekommen oder Spannungen zwischen euch? Boah, ja. Ja, ich sag mal so, was sind Spannungen? Jedermann will Sex, okay? Naja, es können schon Spannungen entstehen, wenn der eine viel mehr will als der andere. Und das über einen längeren Zeitraum, kann das schon eine Beziehung zusetzen? Ja, es ist manchmal schon eine Spannung, weil ich krieg's manchmal nicht mehr hin. Mhm. Aber im Prinzip läuft es. Okay, dann ist es ja noch ganz okay. Also es gibt nicht so Morgen, wo du morgens aufwachst und denkst, oh, jetzt muss ich schon wieder viermal ran. Doch. Doch, siehst du, da haben wir's. Genau, diese Morgen gibt's. Die gibt's. Und da denke ich aber nur, okay, wie kriegst du das jetzt wieder geregelt? Mhm. Und gibt es dann auch so Tage, wo du es eigentlich nur ihr zuliebe machst und du gar nicht so bei der Sache bist? Ja, klar gibt es diese Tage. Ist nicht gut. Ich weiß das nicht. Das ist nicht gut, das ist auf Dauer nicht gut. Nein, ich weiß das. Nee, gib mir mal Gisela, da muss ich jetzt mit ihr reden. Also klar. Mhm. Domian, bis dann, ne? Ja, bis dann. Ja. Gisela, wir haben jetzt ein bisschen gescherzt darüber, mhm. Aber das ist natürlich schon ernst. Wenn man über einen längeren Zeitraum so lebt und der eine das wirklich nicht so will, gibt es Spannungen irgendwann. Ja. Und du kannst das ja nicht von ihm erzwingen, wenn das Gefühl nicht da ist, wenn die Leidenschaft nicht da ist. Er hat mir gerade ja gesagt, du hast es ja mitgehört, dass er manches Mal morgens aufwacht und denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder viermal zur Sache. Oder er macht es nur dir zuliebe. Das ist ja auch ein gutes Gefühl für dich. Ja, das ist schwer zu erklären, aber... Du hast doch auch noch zwei gesunde Hände. Ja. Naja, gut. So ich weiß, geht. Das ist natürlich nicht so schön wie mit deinem Klaus, aber um sich ein bisschen abzureagieren und ruhiger zu werden, kann man es ja so auch machen. Ja. Oder du gehst mal auf den schwulen Weihnachtsmarkt, da gibt es ja so einiges zu kaufen, haben wir gerade gehört. Das habe ich eben gehört. Da wollte ich wissen, wo ist das überhaupt? Ja, das ist hier in Köln. Ach, in Köln? Ja, in Köln. Ja, aber wirklich, Gisela, da würde ich mich aber an deiner Stelle ein bisschen zurücknehmen. Jetzt klingt das ja alles noch relativ locker und nett. Aber ich höre so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass das schon ein Problem werden könnte. Tja, mal gucken. Also ich denke mal, da gibt es dann auch noch irgendwie andere Hilfen. Andere Hilfen? Ja, wie zum Beispiel so eine blaue Pille oder so. Ja, aber die blaue Pille macht dich ja mental nicht leidenschaftlich. Die bringt dir zwar die Erektion, aber wenn du innerlich keinen Bock drauf hast, hast du dadurch auch keinen Bock. Okay. Diese Pille gibt es noch nicht. Na gut, dann muss Klaus das selbst entscheiden. Der muss das selbst entscheiden, das finde ich schon. Da musst du dann auf ihn Rücksicht nehmen. Ihr müsst einfach einen goldenen Mittelweg finden. Und wenn ihr so eine tolle Beziehung habt und euch so sehr liebt, dann gefährdet das nicht durch so eine Schieflage in der Sexualität. Findet die Mitte, wie in allen Dingen, ist es das Richtige und Beste. Ihr beiden süßen Tuchteltauben. Da könntest du vielleicht recht haben. Ja. Liebe Gisela, dann grüß mal dein Herzblatt nochmal von mir. Okay. Und nimm dich ein bisschen zurück. Na gut. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Die Gisela und der Klaus. Und hier ist Laria. Laria ist 37. Guten Morgen, Laria. Hi, bin ich dran? Ja, du bist dran. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Laria. Hi. Um was geht's? Ja, also mein Thema ist BDSM. BSM. BDSM. BDSM. Ich weiß schon, was es ist, aber erklär es mal. Also das ist abgeleitet, ist eine Abkürzung aus dem Englischen. Da geht es um Bondage, Disziplin, Dominanz und Submission. Und mein Lebensgefährte und ich, wir sind jetzt 4 Jahre zusammen, wir leben halt die Abteilung DS, also die dominant-devote Seite. Ja, wer ist dominant und wer ist devot? Er ist dominant, ich bin devot. Du bist devot. Und was macht der Dominante, also dein Partner, mit dir in dieser Art der Sexualität? Die Sexualität spielt bei uns so die zweite Geige. Bei uns geht es in erster Linie um das psychische Machtgefälle. Also das Psychische steht bei uns an erster Stelle. Mhm. Erklär es mal genauer. Zum Beispiel habe ich Gebote, also Regeln und Gebote, die ich einhalte. Größtenteils nicht, muss ich die Konsequenzen tragen, aber naja. Ja, was sind das für Gebote? Ein Gebot, das wird niemals gebrochen, das ist zum Beispiel, dass ich keine Hosen mehr tragen darf. Ich bin eine Frau, er sagt mir, du bist meine Frau und ich möchte, dass du aussiehst wie eine Frau und seitdem wir zusammen sind, trage ich keine Hosen mehr. Und dieses Gebot gilt immer? Immer. Das wird niemals gebrochen, das gilt. Keine Hosen. Klar, im Winter darf ich Strumpfhosen tragen, unterm Kleid, unterm Rock sicher, aber Jeans alle. Nachdem er mir das gesagt hatte, wir waren 3 Monate zusammen, bin ich zum Schrank, habe alle meine Jeanshosen direkt in die Kleidertonne geworfen. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 4 Jahre. Jetzt werden es vier Jahre. Ja, genau. Ein Gebot, keine Hosen. Weiteres Gebot? Das ist das Erste. Bisher haben wir nur ein Gebot. Ansonsten haben wir Regeln, die er aufgestellt hat und die er nach Bedarf ändern kann. Zum Beispiel eine Regel ist, ich habe früher unheimlich viel Cola getrunken. Mhm. Und das mag er gar nicht. Ich darf nur noch Wasser trinken. Ist also ja nicht schlecht für die Gesundheit und du wirst nicht dick davon. Nee, ja, klar. Also dick, klar, ich wäre richtig fett geworden, hätte ich das weitergemacht. Dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er mich da ein bisschen unterstützt. Da habe ich ihn auch drum gebeten. Ich hätte ja schon Bedenken gehabt, wenn die Regel umgekehrt wäre, dass du nur noch Cola trinken darfst. Nein. Wasser. Also ich darf, also wenn er eine Regel aufsetzt und ich bin damit nicht einverstanden, muss ich mich erklären. Mhm. Und wenn er meine Erklärung akzeptiert und sagt, okay, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, dann sagt er, dann lassen wir es. Okay, gehen wir mal weiter. Also keine Cola ist eine Regel, eine weitere Regel? Also keine Cola, kein Malzbier, also nur auf Anfrage. Ich muss ihn darum bitten. Ja. Und ansonsten, also Süßkram ist auch tabu. Ich habe so ein Laster, das sind Schokoladensachen und so. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er mich da unterstützt. Darfst du auch nicht? Nein. Mann, der ist aber streng. Nicht mal einen Schokoladen-Weihnachtsmann jetzt? Nein. Wenn ich ihn darum bitte, dann sagt er entweder ja oder nein. Oder wenn wir bei Geschwistern oder Eltern zu Besuch sind, dann sagt er mir vorher, heute darfst du ein Stück Kuchen essen und dann nicht mehr. Ja. Ne? Was sagt man, eine weitere Regel? Ich darf im Moment nur duschen, nicht baden, weil ich bin vor 1,5 Jahren in der Badewanne eingeschlafen. Das war nicht so prickelnd. Mhm. Und seitdem darf ich nur noch duschen. Und wenn ich baden möchte, muss ich ihn auch fragen vorher. Aber das sind ja irgendwie so Regeln, die letztendlich für dich ja ganz vorteilhaft sind, ne? keine Cola trinken ist gut, wenig Süßes essen ist gut, in der Badewanne nicht einschlafen ist in gewisser Weise auch von Vorteil. Richtig, es gibt auch Regeln, ab und zu muss ich auf dem Boden schlafen, das ist nicht so prickelnd. Ah. Oder ich muss dann den ganzen Tag in Heels rumlaufen, was auch nicht so angenehm ist und manchmal ja Aua an die Füße macht. Wann musst du denn auf dem Boden schlafen? Es gibt keinen besonderen Anlass, es liegt an ihm. Mhm. Also wenn wir praktisch jetzt so eine Session hatten am Abend und der ganze Tag über mehr auf Distanz lief, also dass also es gibt auch drei verschiedene Modi, wie ich ihn anspreche. Es gibt den offenen Modus, da duzen wir uns, ja, wie ein Pärchen das macht. Mhm. Dann gibt es den zweiten Modus, da sieze ich ihn. Mhm. Und sprechen aber mit Vornamen an. Und im dritten Modus, da spreche ich ihn nur in Majestatis an. Und dann ist die absolute Distanz. Oh. Also ich darf ihn nicht anschauen. Ich darf nur was sagen, wenn ich ihn vor darum gebeten habe. Und wenn er sagt, jetzt nicht, muss ich den Mund halten. Und das sind so Momente, in denen ich dann halt auch diese Distanz genieße. Ja. Und er auch. Und ich dann auch auf dem Boden schlafe. Oder am Fußende, je nachdem. Darfst du dir dann eine Decke mit auf den Boden nehmen? Ja, ich habe ein Kissen und eine Decke. Achso, na immerhin, das ist ja noch ein freundlicher Herr. Und noch ein Teppich. Sagst du dann, Herr, könnt ihr mir das erlauben? Sprichst du so mit ihm? Ich rede also in der dritten Reihe. Zum Beispiel, wenn ich ihm etwas bitten möchte, dann sage ich zum Beispiel, spreche ihn an, wenn mein Herr, darf ich euch um einen Gefallen bitten. Ja, genau so. Also ich spreche auch in meiner Person, in dritter Person. Du hast gerade gesagt, wenn wir dann abends so eine Session hatten, was ist denn so eine Session? Was passiert denn da? Zum Beispiel, mein Lebensgefährte ist ein sehr visueller Mensch. Mhm. Also wenn wir dann die Erotik haben, sage ich mal so, dann möchte er, dass ich mich umziehe. Er liebt Korsett, er liebt mehr so die 50er Jahre klassischen Stil, mhm, auch was Haar und Make-up angeht und so. Achso, dann musst du dich vor ihm aufbrezeln und so ein bisschen Modenschau machen? Korrekt. Ja, nicht Modenschau, es sind also Kleidungsstücke, in denen ich mich auch wohlfühle, ja, aber zum Beispiel Bleistiftrock, Nahtstrümpfe, Korsett. Ja gut, dann entsprechendes Make-up. Genau. Okay, dann hast du das. Mach ihn an. Ja. Ja, dann hast du das angezogen, hast dich ganz schick gemacht. Und ja, dann knie ich mich vor ihm. Da kniest also es gibt eine Grundposition, das heißt, ich knie dann vor ihm, habe die Hände auf dem Rücken und das Kinn hoch und den Blick gesenkt. Also ich darf ihn nicht anschauen. So. Dann habe ich mehrere Halsbänder mit dem Ring der O. Ja. Und ich habe eins, das trage ich 24/7. Ich nur zum Duschen auf. Das ist ein ganz schmales Lederhalsband mit Ding. 24/7 heißt, du trägst es immer. Immer. Also ich muss es ja ein bisschen übersetzen. Ja. Ja, also ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. So, schick aufgebrezelt, du kniest vor ihm im 50er-Jahre-Look und unter anderem, genau. Und dann, was passiert dann? Ja, dann unterhalten wir uns. Dann bittet er mich darum, dass ich in die Küche gehe, ihm was zurechtmache und was zu knabbern etc. etc. Und ich führe auch ein Strafbuch. Das heißt, wenn ich meine Regel gebrochen habe, mir meinen Snickers reingezogen, mir meinen Schokoriegel reingezogen habe abends, dann beichte ich ihm das auch. Dann gibt es Strafe. Ja. Wie straft er dich denn dann? In erster Linie, er bevorzugt den Rohrstock. Ach so, auf dem Po? Ja. Ja. In erster Linie. Auf den nackten Po? In erster Linie ja, weil er mag die Spuren. Also es gibt dann eine ganz spezielle Form von Striemen, die er sehr gern mag. Und schreist du dann? Nein. Ich schreie nicht, ich jammere. Ist das alles aufwendig? Wann habt ihr denn endlich mal schönen Sex zusammen? Bisher noch gar nicht. Wie bitte? Ihr seid seit 4 Jahren zusammen und habt noch kein Mal Sex gehabt? Nein, weil das gibt's doch nicht. Wenn er mich im Hockteil fesselt, also wenn ich auf dem Boden liege und Hände auf dem Rücken und die Beine angewinkelt habe, dann knotet er nicht zusammen. Manchmal habe ich dann auch ein Seil, das ist so ein Knotenmechanismus, dass ich dann auch ein Seil zwischen den Beinen habe und allein dieser Gedanke, da muss ich aufpassen, dass ich keinen Orgasmus bekomme. Ja, und der arme Mann, den macht das doch geil, wenn er dich da in den ganzen Positionen sieht. Ja, genau. Ja, entweder er stellt sich hinter mich und onaniert. Ach so, oder französisch, ja. Ach so, das schon. Ja. Darfst du denn auch onanieren? Nur wenn er es mir erlaubt. Meine Lust gehört ihm. Erlaubt es dir denn manchmal? Manchmal erlaubt es mir, aber ich möchte es nicht. Ich möchte meine Lust mit ihm genießen. Lage. Was für ein bizarres Leben. Was machst eine ganz andere Frage. Was machst du beruflich? Ich bin Bestatterin. Ach nein. Jetzt kommen wir in das nächste Extrem. Du bist Bestatterin. Ich komme aus einer Bestatterfamilie und ich kenn's nicht anders. Für mich war klar, dass ich diesen Beruf auch erlernen will. Ja. Achso, du kennst es nicht anders als Bestatten. Du, genau. Die Sexualität kennst du nicht aus der Familie? Nein. Ich hatte vorher stinknormale Beziehungen und die gingen alle nach ein paar Jahren zu Bruch, weil ich zutiefst unglücklich war. Und in der Pubertät fing es an, dass ich gemerkt habe, oh, irgendwas ist anders mit mir. Es hat mich unheimlich angemacht, wenn ich, meine Großeltern haben Krimis geguckt. Und mich hat unheimlich angemacht, wenn dann irgendwelche Frauen entführt und irgendwo gefesselt und geklebt und in einem Keller gefangen gehalten wurden. Ich wusste noch nicht, was es war. Und als ich volljährig wurde, ist erst mal ein Sexshop und dann das erste Mal diese Glanzheftchen in die Hand bekommen. Und dann wusste ich, ah, ist klar. Laria, jetzt hast du uns aber einen schönen Einblick in euer Intimleben gegeben. Schön. Freut mich. Das fand ich jetzt sehr spannend und sehr interessant. Schön. Du bist, jetzt, vielleicht wird der eine oder andere ganz empört zuhören, die arme Frau. Nein, du machst das alles freiwillig. Das ist alles freiwillig. Das ist meine Form der Liebe, die ich dem Mann gebe, dem ich im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen liege. So. Und mein Mann ist auch kein Frauenverklopper. Das verstehen auch viele falsch. Nee, das ist mein alles. Mein Mann hasst Gewalt. Er hasst Gewalt. Ja, das ist ein Spiel, ein Rollenspiel der Sexualität. Nein, es ist kein Rollenspiel. Nein. Nein. Das nur auch nicht. Es ist in uns drin. Wir sind so. Wir lieben es so. Wir leben so. Und okay. Da will ich nicht weiter rantasten. Ihr fühlt euch gut. Beide ist das Wichtigste. Genau. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Gerne. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, unsere Gisela, 64. Jetzt werde ich verrückt. Hallo? Gisela, hörst du mich? Guten Morgen. Bitte? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, du verstehst mich auch. Ich verstehe dich ein bisschen. Ich verstehe dich gut. Das ist gut. Um was geht's denn, Gisela? Ich bin etwas heiser. Ich habe den dritten Eiswürfel gebraucht gehabt und bin abends 10:30 auf Toilette gewesen. Ihr Lieben, ich glaube, das geht nicht. Ich verstehe nichts. Ich habe abends 10:30 auf Toilette gepinkelt. Du hast abends 10:30 auf der Toilette gepinkelt? Jo. Ja, und dann? Und dabei eingeschlafen. Und dabei eingeschlafen? Ja. Und bin 4, habe ich gedacht, ich mache einen Köpfer ins Wasser und war aber im Bad. Und bin mit dem Kopf an den Schrank, da hingen die Haare dran an der Ecke. Und das hat ganz doll geblutet. Also da ist was passiert, du hast ganz doll geblutet. Du bist einfach eingeschlafen. Warum schläfst du so einfach ein beim Pinkeln? Aber das haben wir noch nicht rausbekommen. Hast du eine Krankheit, eine Schlafkrankheit? Wir haben zwar ein MRT gemacht, da ist alles in Ordnung. Die haben auch die Halsschlagadern untersucht, ist auch nicht so eng. Wie oft schläfst du denn einfach mal so ein? Ja, das passiert sehr oft. Oft. Bist du gerade... Bist du vorhin, als ich zum ersten Mal dich angesprochen habe, bist du da auch eingeschlafen? Ja. Ich hab's mir doch gedacht. Ich hörte doch irgendetwas da am Telefon und bist eingeschlafen. Da war ich schon mal weg, ja. Da warst du weg. Wie lange... Gut, das ist nicht witzig. Das ist ein schwerwiegendes... Der dritte Halswirbel, der fünfte, sechste ist schon versteift. Der fünfte, sechste Halswirbel ist zerschlissen. Versteift, achso. Da sind zwei Schrauben. Mhm. Und das war jetzt praktisch die 8. Wirbelsäulen-OP bei mir. Deine Stimme klingt auch so seltsam. Hat das auch mit der Erkrankung zu tun? Ja, die ist ganz heißer. Ja. Ist eine Lähmung und eine hochgradige Lähmung in der Zunge. Ah. Und im Stimmband auch. Eine Lähmung im Stimmband und in der Zunge. Hat diese Lähmung etwas mit der Schlafkrankheit zu tun? Nein. Nee, das ist von der OP. Ja. Das ist von der OP. Oh, weia. Mensch, Gisela, jetzt können wir uns gar nicht weiter unterhalten. Die Sendung ist vorbei. Jo. Aber ich bin froh, dass wir dich doch noch erwischt haben. Ja, und schön. Wenn wir dir... Ich schlage mal vor, wir rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht können wir dir doch noch ein bisschen irgendwie helfen. Ja. Bitte ich dich aufzulegen, ganz schnell. Und wir rufen wieder an, nicht einschlafen. Nein. Tschüss, Gisela. Ciao. Ja, ciao. Die Gisela, jetzt ist es eine Erklärung. Sie war eingeschlafen. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche und für heute. Heute in der Technik Julia Jochum. Morgen Feiertag, Wochenende und Sonntag und nächste Woche die letzte Sendewoche von Domian in diesem Jahr. Freue ich mich drauf, freue mich auch auf unser Thema dann in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 21.12. Weltuntergang. Dazu könnt ihr euch natürlich gerne schon anmelden. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Winterwochenende. Es gibt ja überall sehr viel Schnee. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.